Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die Insel Sumbawa im heutigen Indonesien, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Scheinbar friedlich erhebt sich der Tambora 4300 Meter hoch über das tropische Paradies. Seit vielen Jahrhunderten ist er nicht mehr ausgebrochen. Niemand denkt mehr daran, dass sich unter dem Urwald ein Vulkan verbirgt. 1812 jedoch beginnt Magma aufzusteigen. Es rumpelt, es bebt, der Tambora stößt erste düstere Aschewolken aus. Die einen halten das Getöse für eine Hochzeit der Götter, die anderen für den Ausdruck ihres Zorns. Der Regent, der Raja von Sangha, ist besorgt. Bricht der Vulkan wirklich aus, gilt das im Volk als Zeichen dafür, dass er sein Land schlecht verwaltet. Doch dann geschieht nichts weiter. 3 Jahre lang. Bis zum Abend des 5. April 1815. Da zerreißen Donnerschläge die Luft so laut, dass sie im 1300 Kilometer entfernten Batavia, dem heutigen Jakarta, zu hören sind. Aus dem Gipfel des Tambora schießt eine Feuersäule, dunkle Aschewolken verbergen den Sternenhimmel. Nach 2-3 Stunden hat der Spuk ein Ende. Zwar ist die Landschaft mit Asche bedeckt, aber sonst ist nichts passiert. In den nächsten Tagen gibt es noch ein paar kleine Ausbrüche, das Schlimmste scheint überstanden. Rund um die Uhr befreien die Bauern die Reispflanzen von der Asche. Die Ernte steht bevor. Fünf Tage später, der 10. April 1815. Wieder ist es Abend. Wieder zerreißen Donnerschläge die Luft. 3 Feuersäulen schießen aus dem Vulkan, vereinen sich hoch oben zu einem wirbelnden Ball. Der ganze Berg scheint sich in flüssiges Feuer zu verwandeln. Lava und glühende Asche wälzen sich die Hänge hinab. Es hagelt Bimssteine und regnet kochendes Wasser. Wirbelstürme entwurzeln Bäume, fegen Häuser fort, Pferde, Kühe, Menschen. Wer sich an die Küste gerettet zu haben glaubt, den erfasst der Tsunami. Und der Tambora scheint gar nicht mehr aufhören zu wollen. Erst nach einer Woche ist er erschöpft. If you can imagine a dark cloud descending on the entire area of Southeast Asia. Stellen Sie sich eine dunkle Wolke vor, die ganz Südostasien eine Woche lang in totale Finsternis hüllt. Viele glaubten, das sei das Ende der Welt. Many people thinking it was the end of the world. Der Tambora ist Teil des Pazifischen Feuerrings, eines Vulkangürtels, der den Ozean fast ganz umgibt. Verheerende Erdbeben und katastrophale Ausbrüche sind keine Seltenheit. Doch die Tambora-Eruption war selbst für die Verhältnisse dort gewaltig. Während des Ausbruchs und in den ersten Tagen danach sterben 70.000 bis 100.000 Menschen. Bislang war kein anderer Vulkanausbruch der Geschichte tödlicher. Im 20. Jahrhundert werden Wissenschaftler ausrechnen, dass die Sprengkraft bei 170.000 Hiroshima-Bomben lag. Auf dem 8-teiligen Index der Vulkanexplosivität, sozusagen der Richterskala der Vulkanologen, erreicht sie die Stufe 7. It's not easy actually to work out the size even of a modern eruption. Wie viel Magma freigesetzt wird, ist selbst bei einem heutigen Ausbruch schwer abzuschätzen, besonders wenn wie beim Tambora viel Gestein im Meer landet. Professor Clive Oppenheimer, er forscht am Geographischen Institut der University of Cambridge. We think something like 30 cubic kilometers. Wir schätzen, dass bei dem Ausbruch etwa 30 Kubikkilometer Magma ausgestoßen worden sind. Bei der Pinatubo-Eruption 1991 waren es 5 bis 8 Kubikkilometer. Und er war etwa 1000-mal größer als der Ausbruch des Eyjafjallajökull, der 2010 den Luftverkehr durcheinander wirbelte. What makes an explosive eruption is the behavior of the gas that's been dissolved. Was einen Ausbruch explosiv macht, ist das Verhalten der Gase, die im Magma gelöst sind. Wenn das Magma aufsteigt und der Umgebungsdruck nachlässt, trennen sich Wasserdampf, Schwefel und Kohlendioxid vom flüssigen Gestein und formen Blasen. Wenn diese Blasen wachsen und wachsen, bis sie das Magma zerreißen, dann kommt es zu diesen sehr gewaltsamen, explosiven Ausbrüchen, bei denen viel Bims und Asche in die Atmosphäre freigesetzt wird. Der Tambora schleuderte Unmengen an Schwefeldioxid 20 und mehr Kilometer hoch hinauf in die Stratosphäre, wo es zu winzigen Schwefelsäuretröpfchen kondensierte. Die packten die starken Winde dort oben. Sie verteilten sie binnen Wochen zunächst rund um den Äquator und von da aus global bis zu den beiden Polen. Schließlich umgaben sie als dichter Dunstschleier die ganze Erde. Es war die Zeit der Segelschiffe und Briefe. Die Kommunikationswege dauerten lang. So schrecklich die Apokalypse sein mochte, jenseits der Inseln, auf denen die Asche niedergegangen war, ahnte niemand etwas von ihr. Erst 9 Monate später sollte in der Times eine kleine Meldung stehen. Jedoch selbst wenn es schon Telegrafen gegeben hätte, wie 68 Jahre später beim Ausbruch des Krakatau, wahrscheinlich wäre die Nachricht unwichtig erschienen. Zwar hatte Benjamin Franklin schon 1784 vermutet, dass es einen Zusammenhang zwischen Vulkanausbrüchen und Klima geben könnte, aber niemand hatte ihm geglaubt. Außerdem brach der Tambora 6 Wochen vor der Schlacht von Waterloo aus. In Europa zumindest hatten die Menschen andere Sorgen. Noch. Der dichte Aerosolschleier entfaltete seine volle Wirkung ein paar Monate nach dem Ausbruch. Diese Tröpfchen sind letztlich dafür verantwortlich, dass wir einen Klimaeinfluss der Vulkanausbrüche haben. Sie reflektieren Sonnenlicht und dadurch sinkt die Temperatur, erklärt Professor Hans Graf. Er lehrt Umweltsystemanalyse an der Universität Cambridge. Im Falle vom Tambora liegen die Abschätzungen globaler Abkühlung zwischen 0,5 Grad und etwa 0,8 Grad. Diese Abkühlung ist nicht überall gleich. Es gibt Gegenden, in denen es wärmer wird. Es gibt Gegenden, in denen es sehr viel kälter wird. Und genau das ist passiert im Jahr 1816, dem sogenannten Jahr ohne Sommer, wo wir in Nordamerika und auch in Europa sehr niedrige Temperaturen hatten, im Sommer Schneefall aufgetreten ist und insbesondere die Vegetationsperiode sehr stark verkürzt worden ist, von 120, 130 Tagen auf 60 bis 80 Tage. Der Ausbruch des Tambora brachte weiten Teilen der Welt einen vulkanischen Winter. Das bedeutet natürlich einen sehr starken Verlust in der Landwirtschaft. Die Ernten waren mies in dieser Zeit und das sieht man an den Getreidepreisen, das sieht man an Berichten über Hungersnöte in verschiedenen Teilen der Welt. Zwar blieb das Unheil, das sich hoch über den Köpfen der Menschen zusammenbraute, unerkannt, aber es blieb nicht unbemerkt. 1815 besuchte Caspar David Friedrich seine Heimatstadt Greifswald. Immer wieder studierte er im Hafen die Schiffe und die Sonnenauf- und Untergänge. Sie waren besonders prächtig, die Farben schienen regelrecht zu glühen. Der tief orangefarbene Schleier, der über allem lag, faszinierte auch William Turner. Was den Himmel so grandios färbte, waren die Schwefelsäureschleier des Tambora. Als der Tambora 1815 ausbrach, kamen gleich mehrere ungünstige Faktoren zusammen. So befand sich die Sonne zu Beginn des 19. Jahrhunderts wieder einmal in einer ihrer Schwächephasen. Und da war noch etwas anderes, etwas, das die Wissenschaftler erst 1990 entdeckten, und zwar in Eisbohrkernen aus Grönland und der Antarktis. Darin sind verräterische Lagen eingebettet, die zeigen, dass es schon im Jahr 1809 einen sehr großen und sehr explosiven Ausbruch gegeben hat. Auch er muss sich in den Tropen ereignet haben. Nur wenn ein Vulkan in Äquatornähe Schwefelaerosole in die Stratosphäre injiziert, können die Windströmungen dort oben sie um die ganze Welt verteilen. Welcher Vulkan es war, weiß niemand. Jedenfalls kühlte er das Klima sozusagen vor. Wir wissen ja zum Beispiel aus Beobachtungen, dass das frühe 19. Jahrhundert die kälteste Dekade ist, die wir so kennen aus den historischen Beobachtungen. Erklärt Dr. Claudia Timmerek vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Sie erzählt, dass Modellrechnungen ein Zusammenspiel der beiden Ausbrüche nahelegen. Sie waren wohl so etwas wie ein Duo Infernale. Wir haben schon einige Studien gemacht, wo wir halt zum Beispiel die 1809-Eruption weggelassen haben und haben einfach nur geguckt, wie ist der Tambora-Effekt alleine oder wie ist das in der Kombination. Und dann sieht man natürlich schon deutliche Unterschiede. So scheinen Klimaveränderungen sehr stark von den Anfangsbedingungen abhängig zu sein. Der Grund dafür ist in den Ozeanen zu suchen. Sie reagieren langsamer auf die kühlende Wirkung der Aerosole als die Atmosphäre, haben dafür jedoch das bessere Gedächtnis. Professor Stefan Brönnimann von der Klimaforschungsgruppe an der Universität Bern. Man muss dann davon ausgehen, dass der Ozean noch den ersten Ausbruch sieht gewissermaßen, wenn denn die Atmosphäre jetzt schon den zweiten zu spüren bekommt und der Ozean dann auch noch den zweiten zu spüren bekommt und so wird dann der Effekt viel stärker ausfallen und zeitlich länger ausfallen. Sprich, die Kälte dauert länger. Als sich der Tambora beruhigt hatte, war er fast 1,5 Kilometer niedriger als zuvor. Sein Gipfel war über der leeren Magmakammer kollabiert. Zurück blieb ein 6 Kilometer großer und 1 Kilometer tiefer Einbruchskrater. Das Katastrophengebiet war übersät mit Leichen. Noch mehr trieben im Meer, eingebacken in Flößen aus Bimsstein, die wie Schaum auf dem Wasser schwammen. Im Umkreis von mehr als 1,000 Kilometern hatte die Vulkanasche die Reisfelder zerstört, die ausgeklügelten Bewässerungssysteme verstopft und die Bäume entlaubt. Das Wasser war vergiftet. Die Menschen verhungerten oder starben an Durchfallerkrankungen. Auf Java brachen Unruhen aus, als in das bereits herrschende Chaos hinein auch noch mehr als 100.000 Flüchtlinge kamen. So schwer das heutige Indonesien getroffen war, durch die Klimaeffekte reichten die Folgen des Vulkanausbruchs bis nach China und Indien, Europa, Nordamerika. Dort ahnte niemand, was passierte. Stefan Brönnimann. Der Vulkanausbruch führt dazu, dass die Monsunsysteme schwächer werden. Und zwar hat das zu tun mit dem ungleichen Abkühlungsraten von Ozean und von Landoberfläche. Die Landoberfläche kühlt sich schneller ab als der Ozean. Dadurch verändert sich der Temperaturunterschied zwischen Land und Ozean und das ist einer der Antriebsfaktoren der Monsunsysteme. Der lange Arm des Monsuns reichte nach Europa. Er steckte hinter den endlosen Regenfällen, die sich die Klimaforscher zunächst nicht erklären konnten. Denn eigentlich kühlt der Aerosolschleier die Erde, dadurch sinkt die Verdunstung und damit auch der Niederschlag. Bei anderen explosiven Ausbrüchen wie dem des Pinatubo 1991 war das auch so. Erst Klimasimulationen enthüllten eine unerwartete Fernbeziehung. Die geschwächten Monsunsysteme öffneten den Tiefdruckgebieten über dem Atlantik freie Bahn und so konnten Regenmassen Europa überfluten. Fatal waren die Folgen aber auch dort, wo der Monsun eigentlich zu Hause ist. Der Tambora-Effekt verzögerte und schwächte den indischen Monsun, brachte dem Subkontinent zuerst Dürre und danach verheerende Jahrhunderthochwasser. Erzählt Gillen Darcy Wood, Professor an der University of Illinois in Urbana-Champaign. Beispiel die Region um den Golf von Bengalen. Sie traf es besonders hart. 1816 und 1817 wechselten Dürren, Hochwasser und Hagelstürme einander ab, zerstörten die Ernten. Dann kam die Cholera. Die drastischen ökologischen Auswirkungen auf das Ganges-Brahmaputra-Delta ließen dort ein Cholera-Bakterium mutieren. Ein neuer Stamm entstand. Der breitete sich zunächst rund um den Golf von Bengalen aus und von da aus um die ganze Welt. Im 19. Jahrhundert tötete er Millionen Menschen. Ein anderer Schauplatz, China. Die Temperaturen fielen auf Rekordniveau. Sommerfröste vernichteten die Ernten, Regenfluten überschwemmten das Land. Die Preise für Lebensmittel explodierten. Am schlimmsten traf es den Südwesten Chinas, die Provinz Yunnan. Aus Verzweiflung verkauften Mütter ihre Kinder oder töteten sie, erzählt Gillen Darcy Wood. Um den Magen zu füllen, aßen die Menschen weißen Lehm. Now, with 2 and 3 years of below average temperatures, rice being extremely sensitive to cold temperatures in summer. Nachdem es 2, 3 Jahre lang zu kalt gewesen war, gab es im Südwesten Chinas schwere Hungersnöte. Denn Reis reagiert besonders empfindlich auf niedrige Temperaturen im Sommer. Und so verlegten sich Bauern auf den Anbau von Opium, weil das sichere Einnahmen bot. Es war der Anfang des Goldenen Dreiecks, des wichtigsten Drogenanbaugebietes der Welt. Anders als für die Nordhalbkugel sind die Informationen darüber, was auf der Südhemisphäre passierte, sehr viel spärlicher. Die Historiker beginnen erst, die Archive gezielt zu durchforsten. Allerdings müssen die Folgen weniger schwerwiegend gewesen sein, denn auf der Südhalbkugel dominieren Meere und die mildern die Klimafolgen ab. Trotzdem gab es auch in Australien und Lateinamerika extreme Wetterlagen. Ein Historiker hat mir geschrieben, dass er eine Verbindung vermutet zwischen dem schlechten Wetter in den Jahren 1816 und 17 und der Karriere des lateinamerikanischen Revolutionärs Simón Bolívar, der über die Spanier siegte. Ich glaube, dass die Geschichte über die Folgen des Tambora-Ausbruchs für die Südhalbkugel noch nicht geschrieben ist. In Europa war 1816 das Jahr ohne Sommer. Erst fiel der Frühling aus, dann der Sommer. Die Lebensmittelpreise schossen in schwindelnde Höhen. Die Menschen traf das besonders hart, weil diese neue Krise direkt auf die napoleonischen Kriege folgte. Und schon die hatten Tod und Verwüstung gebracht. Der Hunger blieb auch 1817. In Frankreich und Großbritannien gab es Aufstände, die Schweiz rief den Notstand aus. In ganz Europa verhungerten Menschen oder starben an Mangelkrankheiten. In Irland soll ein Fleckfieberausbruch 30.000 Opfer gefordert haben. Andere Quellen sprechen von 100.000. Es war die schlimmste Hungerkatastrophe des 19. Jahrhunderts. Ausbrüche von der Größe eines Tambora ereignen sich statistisch gesehen zwischen einmal pro Jahrhundert und einmal alle paar Jahrhunderte. Sie sind also nicht ganz so selten. Und wir können sicher sein, dass es wieder ein Ereignis der Magnitude 7 geben wird. Urteilt Clive Oppenheimer. Als der Tambora ausbrach, lebten etwa 1 Milliarde Menschen auf der Erde. Heute sind es mehr als 7 Milliarden. Gillander C. Wood. Ein solcher Ausbruch heute wäre meiner Meinung nach absolut verheerend. Würde die Menschheit in eine globale und soziale Krise stürzen. Er brächte nicht nur der betroffenen Region ein Desaster unvorstellbaren Ausmaßes, sondern hätte über die Klimafolgen drastische Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Rund um die Welt würden Nahrungsmittel knapp. Heute, im Zeitalter der Satellitenüberwachung, gibt es keine unbemerkten Vulkanausbrüche mehr. Und die Forscher haben eine Vorstellung davon, was passieren wird. Was fehlt, sind jedoch die Vorbereitungen auf der praktischen Seite. Wichtig wären beispielsweise sehr gute langfristige Wettervorhersagemodelle, eine Art Klimavorhersage, erklärt Hans Graf. Das würde bedeuten, dass wir permanent auf dem Stand der Dinge sind, was den Zustand unseres Klimasystems betrifft. Denn bei den Folgen spielt es eine Rolle, ob im Pazifik gerade El Niño herrscht oder La Niña, ob warme oder kalte Wassermassen den Nordatlantik dominieren und. Das ist eine sehr teure Geschichte. Und bis jetzt existiert sowas noch nicht. Es gibt also eine Reihe von Kollegen, ich gehöre dazu auch, die sagen, wir brauchen ein solches System, weil wir nicht wissen, wann eine solche Großeruption stattfinden kann. Das kann nächstes Jahr passieren und das kann an einem Ort passieren, von dem wir heute noch gar nichts wissen. In Nordamerika blieb 1816 als 1800 friert zu Tod in Erinnerung. Es war bitterkalt. Nachtfröste zerstörten die keimende Saat und am 6. Juni schneite es in Albany im Bundesstaat New York, ebenso in Maine. Vögel fielen wie Steine tot von den Bäumen. Die Farmer fürchteten, dass die geschorenen Schafe erfrieren könnten. Was trotz der Kälte wuchs, zerstörten die verheerenden Unwetter. Weil es nichts zu ernten gab, versuchten Bauern in Vermont und New Hampshire die Schweine durchzubringen, indem sie sie mit Fischen aus den Bächen fütterten. Und die schwierigen Zeiten, sie hielten bis 1819 an. Erst dann hatten die Missernten ein Ende. Klimasimulationen könnten nach dem Ausbruch zur Planung der Katastrophenhilfe beitragen. Aber das alleine reicht nicht. Globalization and having much greater and more sophisticated infrastructure of communications and transport. Zwar schützen uns heute Globalisierung und die Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur bis zu einem gewissen Grad gegen einige der Folgen von damals. Aber andererseits leben heute so viel mehr Menschen. Und unsere technologischen Systeme sind so viel komplexer. Das macht uns zu einem gewissen Grad sogar verletzlicher. And at far greater scale and therefore more vulnerable. Wenn die Lebensmittelversorgung zusammenbricht in Südostasien, dann wird es katastrophal bei den hohen Bevölkerungsdichten, bei der Menge an Lebensmitteln, die dann weltweit transportiert werden müssen. Die Frage ist, wie schnell kann man das machen? Ja, Lebensmittel müssen dann innerhalb von wenigen Tagen, vielleicht ein, zwei Wochen, an die Stellen transportiert werden, die es nötig haben. Die Asche in der Luft würde noch in tausenden Kilometern Entfernung den Flugverkehr verhindern und Tsunamis könnten Häfen zerstört haben. Das wäre im 21. Jahrhundert fatal. How would we cope with that level of disaster? Wie könnten wir mit der Unterbrechung des Luft- und Schiffsverkehrs umgehen? Welche Folgen für die Weltwirtschaft gäbe es? Denn die Industrie ist hochgradig vernetzt. So kam es 2011 nach der Tsunami- und Reaktorkatastrophe von Fukushima weltweit zu Engpässen in der Automobilproduktion, weil Zulieferer in Japan ausfielen. Selbst der Eyjafjallajökull Jöködl gab einen Vorgeschmack davon, was ein wirklich großer Ausbruch anrichten könnte. Yeah, I think it's worth thinking about. Ich denke, es ist es wert, über das nächste Ereignis nachzudenken, das größer ist als Pinatubo, und zu überlegen, ob wir nicht auf globaler Ebene besser vorbereitet sein müssen. Sie hörten: Der Vulkan, der den Winter brachte. Der Ausbruch des Tambora im Jahr 1815 von Dagmar Röhrlich. Es sprachen Katja Amberger, Peter Weiß, Andreas Neumann. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.